Okay. Ah, nice. Was wir jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Du weißt nicht. Nee. Was weißt du denn ungefähr? Wenn du sagen würdest, du wüsstest was, was wäre denn das dann ungefähr? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Warum nicht? Warum? Das war jetzt eine rein rhetorische Antwort. Ja. Ja. Ach, sag mal, du klingst aber auch so mild melancholisch. Das klingt eigentlich ganz schön. Was? Das ist aber schön, jetzt kommen wir wieder in so eine melancholische Stimmung. Wieso sollte ich melancholisch sein? Ich meine, dann kannst du traurig sein, das ist auch okay. Vielleicht bin ich gerade extrem lustig. Ich habe gerade festgestellt, dass ich, weiß Gott, nicht lustig sein will und werde heute. Warum denn nicht? Könntest du dir vorstellen, dass du jetzt so ewiger Single bleibst quasi? Natürlich nicht. Siehst du? Du stellst dir gerade vor, du bleibst ewiger Single? Genau. Mann, das stiftet doch dann Trübsinn und Melancholie. Und warum stellst du dir nicht einfach vor, am Ende des Tresens ist die Frau deines Lebens? Wo denn? Mann, du sollst dir das einfach nur vorstellen. Ah. Du bist doch sonst so fantasiebegabt, du hast doch sonst so gute Einfälle. Also mir ist jetzt zum Beispiel eingefallen, dass gerade jetzt bei meiner momentanen Melancholie, dass ich im Grunde denke, ich müsste Pfeiferraucher werden. Pfeiferraucher? Pfeiferraucher. Das halte ich aber für keine gute Idee. Warum nicht? Naja, wie sieht denn das aus? Super. Außerdem, warum muss man denn immer gleich zu Drogen greifen, nur weil sich die Gemütslage ändert? Na, wieso? Naja, wieso? Ja, frag mich doch nicht. Das musst du doch vielleicht mal für dich entscheiden. Wieso ich für mich? Will ich anfangen, Pfeife zu rauchen? Sag mal, ich will jetzt den Drogen nicht das Wort sprechen, aber sagen wir mal, ein hin und wieder sozial kontrollierter Rausch ist doch gewissermaßen elementare Bedingung von gesellschaftlichem Leben. Sag mal, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du mit Pfeife rauchen auch nur einen halbwegs vernünftigen Rausch hinkriegst? Ja, warum nicht? Wie denn? Na, überleg mal. Sag nicht, du willst da bestimmte Pflanzensorten reintun. Bäume und so weiter. Ach, jetzt verstehe ich, du redest die ganze Zeit von so Haschischpfeifen. Ja. Ach so, das ist natürlich was anderes. Das ist schön. Ja, und wo kriegt man so einen Haschisch? In Neukölln. Aha. Ja. Aber meinst du, man darf hier Haschisch rauchen? Ja, kann man machen. Mhm. Man kann auch so zu Hause sitzen. Werde das lieber? Ja. Ja, dann fahren wir jetzt nach Neukölln. Mhm. Hol den Stoff und komm wieder her. Gute Idee.